Gefährliches Geld. Ein Kriminalhörspiel von Edward Mason. Sie hören die Folge Die Attraktion. Guten Abend, Roden. Oh, guten Abend. Ich bin froh, dass Sie haben kommen können. Der Doktor ist so aufgeregt. Ist die Polizei schon da? Eben angekommen. Pat, darf ich dir Herrn Roden vorstellen? Die rechte Hand von Dr. Wetsch. Sehr erfreulich. Herr Roden, Fräulein Menners, meine Sekretärin. David, ich hab das nicht gern, wenn du beim Vorstellen mit so einem komischen Ton wie eben meine Sekretärin sagst. Oh. Klingt sehr eigenartig. Der Inspektor und Dr. Wetsch sind im Salon. Von Miss Carroll haben Sie noch gar nichts gehört? Nein, Mr. Conway, das ist ganz und gar ungewöhnlich, weil sie zu den Mahlzeiten immer sehr pünktlich war. Nie würde sie in ein Kino oder sonst wohin gehen, ohne uns zu benachrichtigen. So. Es sieht ihr gar nicht ähnlich, sowas zu tun. Sie sind also auf das Schlimmste gefasst, ja? Was kann man sonst vermuten? Sie hatte die feste Absicht, Sie zu besuchen. Ich habe es so verstanden, dass sie aus erster Quelle hören wollte, was in der letzten Nacht vorgefallen ist. Offenbar ist sie gar nicht bei Ihnen angekommen. Nein. Das Beste, was ich Ihnen sagen kann, Herr Doktor, ist zu warten. Sagen wir doch ein paar Stunden, ehe wir was unternehmen, denn schließlich wissen wir nicht. Guten Tag, Inspektor. Du meine Güte, na, das hätte ich mir ja denken können, dass ihr beiden hier aufkreuzen würdet. Warum geht ihr nicht in die Kirche am Sonntagabend? Werde mir aus dem Weg. Fräulein Wetsch war auf dem Weg zu meiner Wohnung, als sie, nun Gott, wir wissen nicht, was ihr passiert ist, aber in meiner Wohnung ist sie nicht angekommen. Irgendwie fühle ich mich verantwortlich und so ist es nur natürlich, dass wir herkommen. Warum sollten wir nicht? Ja, übrigens bei der Gelegenheit, wieso wusste eigentlich Carol Wetsch, dass du zu Hause bist, David? Sie hat doch nicht bei dir angeläutet, um dir zu sagen, dass sie dich besuchen wollte, oder? Nein, nein. Du hättest ja eben so gut ausgegangen sein können. Ja, allerdings. Das ist ganz leicht zu erklären, Herr Inspektor. Erinnern Sie sich, Mr. Conway, Sie und Fräulein Manners erzählten mir auf dem Heimweg in der vergangenen Nacht, wie Sie Ihre Sonntage verbringen. Sie erwähnten, dass Sie ein wunderbares Essen machen. Ja, das stimmt. Meine Finger haben noch Blasen. Und Sie haben es Carol gesagt. Ja, natürlich hat sie damit gerechnet, Sie beide zu Hause anzutreffen. Ah, das beruhigt mich etwas. Also ich bleibe dabei. Noch brauchen wir nichts zu fürchten. Ja, wenn Sie nicht so schwarzseherisch gewesen wären in der vergangenen Nacht, Herr Inspektor, dann wären wir ja gar nicht auf den Gedanken gekommen, uns Gedanken zu machen. Sie haben uns den Floh ins Ohr gesetzt. Roden, bitte sehen Sie doch nach, wer das ist. In Ordnung. Wenn es nicht ein dringender Fall ist, kann ich keinen Krankenbesuch mehr machen heute Nacht. Ich werde es ausrichten. Ich habe alle Krankenhäuser benachrichtigen lassen. Ja? Und was haben Sie? Wer ist dort? Was? Herr Doktor, ja? Es ist Karl. Miss Karl persönlich. Ja, wo ist sie? Ja, wie ich gesagt habe. Wie? Was? Sie wissen nicht? Sie sagt, sie weiß nicht, wo sie ist. Lassen Sie mich sprechen. Hallo, Carol. Wir waren in größter Sorge. Man hat mich chloroformiert. Nee? Ich weiß nicht, wo ich bin. Um Himmels Willen, wie ist denn die Nummer des Apparats, von dem aus du sprichst? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin in einem finsteren Raum. In meiner Angst habe ich das Telefon gefunden und blind gewählt. Einen Augenblick. Man hat sie entführt, sie weiß nicht, wo sie ist, in einem dunklen Raum. Sie hat das Telefon gefunden und blind gewählt. Ja. Ziehen Sie das Gespräch hin. Ja. Wo ist die nächste Telefonzelle? Rechts am Ende der Straße, ungefähr 200 Meter. Wollen Sie mit mir kommen, Conway? Natürlich. Herr Doktor, Carol, ja? Sehen Sie sich, dass Sie am Apparat bleiben. Ja. Wie ist Ihre Telefonnummer? Habon 3184. Carol, Liebe, bleib am Apparat. Der Inspektor versucht, die Nummer festzustellen, wenn es geht. Carol, bleib am Apparat. Wenn ich durchkomme ans Amt, bleiben Sie weiter am Apparat. Ja. Bis Sie genau feststellen, von wo aus das Mädchen telefoniert. Ich werde dann rasch zurücklaufen und mit ihr sprechen, aber nur für den Fall, dass etwas mit ihr passiert. Rechts, hier ist das, schauen Sie. Ja. Es ist schlimm. Wir sind nicht recht in Form, David. Wir keuchen wie alte Männer. Hallo? Bereitschaftsdienst, welche Abteilung sind Sie? Kriminalpolizei, schnell. Kriminalpolizei? Hier ist Inspektor James. Ja? Anruf Herborn, 3184. Er soll sofort ausfindig gemacht werden. Übermitteln Sie mir das Ergebnis so rasch Sie können an diese Telefonzelle. Sehr dringend. Die Telefonnummer dieser Zelle ist... Okay, ich hab's. Die Adresse. Gut. Miss Fetch, Wir haben Ihren Anruf feststellen können. Sind Sie sicher, dass sonst niemand in dem Gebäude ist? Ich kann nichts hören. Ist die Tür verschlossen? Ja, natürlich, sonst könnte ich ja heraus. Aber bitte verlieren Sie keine Zeit. Was geschieht, wenn diese Leute zurückkommen, ehe sie da sind? Was soll ich machen? Tun Sie, als ob Sie noch unter der Einwirkung des Chloroforms stünden. Leisten Sie keinen Widerstand, sonst könnte die Sache schlimm für Sie ausgehen. Passen Sie gut auf. Ich übergebe jetzt das Telefon an Roden. Sie fahren fort, sich mit ihm zu unterhalten, damit die Zeit vergeht. Wenn Sie irgendwas hören, sagen Sie es ihm. Und dann legen Sie den Hörer so leise als möglich auf. Haben Sie verstanden? Ja, aber... Gut. Roden. Ja? Kommen Sie. Übernehmen Sie bitte. Ja, Sir. Gern. David, haben Sie die Adresse? Ja, Julius Greenberg, Geldverleiher. Greenberg, den kenne ich doch, glaube ich. Ich nicht. Hier ist die Adresse. Ich habe sie aufgeschrieben. Ach, das ist der Kerl. Ja, der ist uns schon ein paar Mal aufgefallen. Immer an der Grenze des Erlaubten. Greenberg? Also je eher wir hinkommen und sehen, was los ist, umso besser wird Dr. Wetsch's Tochter. Natürlich, ja. Herr Doktor, es wird besser sein, wenn Sie mitkommen. Selbstverständlich. Ein Geldverleiher? Ja, warum soll der meine Tochter entführen? Ja, vielleicht, weil er mit Konrad Meister unter einer Decke steckt und Meister möchte sie in der Hand haben, nicht? Damit er die Gewissheit hat, weiter von Ihnen seine verfluchte Droge zu bekommen. Ach, Inspektor, würden Sie uns wohl mitnehmen, Pat und mich? Aber wozu diese scheinheilige Frage? Sie würden doch so und so nachkommen, da wäre doch jedes Wort umsonst. Nur, wenn ihr beide mit durchschnittener Kehle endet, dann kommt mir nicht damit und schreit, ich sei schuld. Nein, wir werden flüstern. Das dritte oder vierte Haus hier entlang, abseits von der Straße. Aha, hier ist es also. Julius Greenberg, Darlehen von 5 bis 500 Pfund gegen Unterschrift. Da ist sogar eine handgeschriebene Notiz an der Tür, schau her. Das Geschäft ist bis Donnerstag geschlossen, das ist aber komisch. Ich war immer der Meinung, der Montag sei für Geldverleiher dieser Art ein Hauptgeschäftstag. Sieht ganz schön verlassen aus, nirgends Licht. Mal probieren, ob die Tür aufgeht. Die ist sicher verriegelt und verrammelt, nehme ich an. Jetzt hol mich der Teufel, überhaupt nicht abgeschlossen. Um Himmels Willen, das kann bedeuten, dass Sie zurückgekommen sind und Sie haben Carol vielleicht geholt. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, Carol hat uns gehört. Sie denkt wahrscheinlich, wir sind ihre Entführer, die zurückkommen. Ja, dann wollen wir sie doch um alles in der Welt aus ihrer schlimmen Lage herausholen. Schnell. Wo kann sie denn sein? Herr Doktor, rufen Sie. Sie wird ihre Stimme erkennen. Ja. Ich glaube wirklich nicht, dass sonst jemand hier ist. Carol! Liebes, wir sind's! Ich bin hier. Könnt ihr meine Stimme nachgehen? Still, ich weiß, wo sie ist. Das ist ein kleiner Hinterraum ohne Fenster. Greenberg hält da meistens sein Geld. Er hat seinen Geldschrank da drin. Ja, Carol, Geduld, wir kommen schon. Hier bin ich. Wer ist denn alles da? Schon recht, Carol, wir sind's. David Conway und Inspektor James. Und dazu ihr Vater und Pat. Könnt ihr mir helfen? Das ist der Raum. Abgeschlossen. Und ganz schön fest dazu. Lassen Sie mich mal probieren. Einen Moment. Vielleicht könnt ihr zu zweit besser. Nicht ganz richtig, aber unter diesen Umständen gerechtfertigt, glaube ich. Ich zähle bis drei, David. 1, 2, 3. Sowas nennt man vorsätzliche Beschädigung fremden Eigentums. Und das durch die Polizei. Jetzt tun mir auch noch die Schulter weh. Carol, wie geht's? Carol, wie fühlst du dich? In meinem ganzen Leben war ich noch nie so froh, wenn jemand kam. Ja. Nicht verletzt? Nein, nur etwas benommen im Kopf. Puh, hier riecht's aber ganz schön nach Chloroform. Ja. Nun, wie ist das eigentlich passiert, Miss Fetch? Ah. Ja, ich wollte zu David in die Wohnung gehen, so ungefähr um 5:30. Es war dunkel und wurde etwas neblig. Ich ging die Darwinstraße entlang und da es Sonntagnachmittag war, war kein Mensch unterwegs. Mhm. Auf einmal überholte mich ein Wagen, hielt an und ein Mann stieg aus. Er steuerte auf die Einfahrt eines der Häuser zu und versuchte, das Türschild zu lesen. Und dann gerade, als ich auf gleicher Höhe mit ihm war, drehte er sich plötzlich um und hielt mir einen feuchten Wattebausch vors Gesicht. Ach, es muss außerdem noch jemand hinter ihm gewesen sein. Und dann fand ich mich hier in Stockdunkelheit. Konnten Sie die Gesichter der Männer erkennen? Nein, überhaupt nicht. Es war ein großer Mann, aber ich habe ihn nicht richtig gesehen. Ich war mit meinen Gedanken auch ganz woanders. In Ihrer Wohnung, David, um es genau zu sagen. Ei, wie nett. Ruhig. Tja, unter diesen Umständen dürfte es interessant sein, etwas mit Mr. Greenberg zu plaudern. Nirgendwo etwas Verdächtiges? Na, etwas noch Verdächtigeres als ein entführtes Mädchen braucht es ja wohl nicht zu geben. Moment, hier ist ein Zettel. Mit der Hand geschrieben. Ach ja. Scheint vom Tisch runtergeweht zu sein. Moment. Was steht denn drauf? Hier. Kümmere dich um die kleine Taube. Unterschrift M. Das hat Meister geschrieben. Der nannte Carol immer die kleine Taube, das hätte ich nie gedacht. Zeigen. Aber Sie kennen doch Meister Carol. War er es, der Sie entführt hat? Der aus dem Wagen stieg, war es nicht, nein. Nein, das kann ich beschwören. Und der mich von hinten gepackt hat, ja, den habe ich nicht gesehen. Merkwürdige Sache, Sie zu entführen, dann in einen Raum mit Telefon zu sperren und allein zu lassen. Ja. Merkwürdig auch ein Telefon in einem Raum ohne Fenster. Mhm. Also alles an diesem Fall ist merkwürdig, wenn Sie mich fragen. Also jedenfalls eins ist klar, ich bin dafür, dass Fräulein Fetsch und Ihr Vater Polizeischutz bekommen. Nein, nein, Polizisten, mein Sanatorium. Das wäre eine schöne Reklame. Auf Jahre hinaus bekäme ich keine Patienten mehr, wenn das bekannt würde. Ja, man kann es aber als nächstes auf Sie abgesehen haben. Ja, machen Sie da keine Sorgen. Ich hielte ein wenig Schutz schon für angebracht. Aber nicht um die Welt, Mr. Conway. Ich bin für 20 bis 30 Kranke verantwortlich. Sie erwarten von mir, dass ich Sie beschütze und mich in meinem Sanatorium um Sie kümmere. Was würden die denken, wenn Sie erführen, dass ich selbst des Schutzes bedarf? Zigarette, Doktor, zur Beruhigung. Zigaretten können eine Sucht werden. Ich wette, Sie sind nicht Raucher. Allerdings. Also gut, kümmern Sie sich selbst um Ihren Schutz. Ja, das ist Ihr Leben. Tun Sie damit, was Sie wollen. Jedenfalls aber wollen wir jetzt Mr. Greenbacks Finanzsalon verlassen. Ja, wo gehen wir jetzt hin, Herr Inspektor? Es wäre mir arg, euch zu sagen, wo ihr beiden hingehen sollt, wenn es an mir ging. Aber so viel sage ich, ihr könnt heimgehen. Ihr könnt daheim bleiben und wenn die ganze Geschichte außen vorbei ist, dann werde ich an einem Sonntagabend zum Essen zu euch kommen und werde euch alles erzählen. Oh, das ist ja reizend. Das soll heißen, dass Sie uns hier loswerden wollen, ja? Genau das will ich damit sagen, Frau Menes. Ich danke Ihnen beiden für all die Hilfe, die Sie mir geleistet haben, aber jetzt seien Sie mir nicht böse, jetzt kann die Polizei ohne euch weitermachen. Na schön, bitte sehr. Allerhand, David. Na, ganz recht, Inspektor James, ganz recht. Aber kommen Sie mir nicht und schreien nach uns, wenn dieser Fall dann vielleicht nach einem Monat als ungeklärt aufgegeben wird. Und wenn Sie wieder als einfacher Polizist in Ihrem Revier landen, degradiert wohlgemerkt. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Pat und ich waren sehr verärgert wegen der Art, in der uns Inspektor James ausbotete. An sich war er ja im Recht. Was ging es uns an? Er war gar nicht im Recht. Wenn wir nicht gewesen wären, hätte er den Fall überhaupt nie in die Hand bekommen. Das stimmt. Aber immerhin hätte die Geschichte damit für uns ein Ende gefunden. Wenn nicht ein Zufall hinzugekommen wäre. Es war am Montag. Am Tag, nachdem ich mein Feuerzeug verloren hatte. Also bitte, wann hast du es zuletzt gebraucht? Weißt du denn das nicht mehr? Du hast doch gestern geraucht. Ja, als wir weg waren. Und ich borgte ein paar Streichhölzer, weil ich dachte, ich hätte mein Feuerzeug in meinem Regenmantel gelassen. Ja, Moment mal, aber in der Wohnung, als wir das Essen richteten, hast du da denn nicht geraucht? Na, natürlich, aber ich habe Streichhölzer genommen. Zuletzt habe ich das Feuerzeug benutzt, als wir am Kanal waren. Was, Samstagnacht? Mhm. Und jetzt erst vermisst du es? Ja, das ist typisch, Mann. Aber bitte, du weißt doch, wie das ist. Ah, es ist nicht gerade in deiner Tasche, dann meinst du, du hast es in irgendeiner anderen Tasche gelassen. Mhm. Du machst dir weiter nichts draus, bis du plötzlich auf die Idee kommst, du hast es verloren. Du, Moment mal. Ich kann mich sogar erinnern, dass du es am Kanal benutzt hast. Ja, wenn es also nicht in der Tasche von deinem Regenmantel ist, so muss es dir entweder dort runtergefallen sein oder es ist im Wagen des Inspektors liegen geblieben. Ja. Du, Moment mal, sollen wir ihn anrufen? Der wird eine Freude haben. Mord an einem Tag, verlorenes Feuerzeug am nächsten. Nie Ruhe. Du, Pat, und wenn er es nicht findet, werden wir eine Taschenlampe nehmen und am Kanal suchen. Ach du meine Zeit. Das ist zwar eine hübsche Beschäftigung für den Montagnacht, aber man kann ja nicht wissen, vielleicht finden wir den Mörder dabei, der an die Stätte seines Verbrechens zurückkehrt. Und was tätest du, wenn er wirklich käme? Rennen wie der Teufel, schätze ich. Aber ich möchte das Feuerzeug schon zurückhaben, wenn es geht. Du weißt doch, ich hänge sehr daran. Ich weiß. Pat, wenn wir unsere Büroarbeit bis 6 Uhr ungefähr schmeißen, dann eine Kleinigkeit essen. Warte, pass auf, ich läute jetzt James an und wenn er es nicht hat, dann wollen wir gehen. Er hätte nicht so patzig zu sein brauchen. Wenn er sein Feuerzeug verloren hätte, wären wir netter gewesen. Der Inspektor ist eben ein sehr geplagter Mensch, vergiss es. Ja. Was gibt's denn im Radio? Mal sehen, wie spät ist es denn? Dreiviertel acht. Das klingt mir nach Direktübertragung aus irgendeinem Revue-Theater. Vor dem Vorhang verbeugt, bringen die Bühnenarbeiter eiligst den großen weißen Flügel auf die Bühne, was für gewöhnlich das Zeichen für den Auftritt der berühmten und beliebten Künstlerin Gwenda Grey ist. Ah, Gwenda Grey, die mag ich gerne. Wie wir schon erklärt haben, ist Miss Grey nicht in der Lage, heute Abend aufzutreten, wegen einer plötzlichen Indisposition. Aber Miss Celia Sturges ist für Sie in unser Varieté-Programm eingesprungen. Nein, nein, bitte nur das nicht. Hör auf, Gwenda Grey jederzeit, aber niemals Celia Sturges. Stell dir vor, teures Geld fürs Varieté ausgeben, um Gwenda Grey zu sehen und dann mit dieser Person, dieser Sturges, dieser singenden Säge abgespeist zu werden. Nein, ich würde mein Geld zurückverlangen. Ja, das hättest du auch recht. Wo sind wir denn jetzt? Ich glaube, wir sind gleich hier. Ja, nur noch um die Ecke, ja. Und dann müssen wir das Lagerhaus rechts schon sehen. David, lass es doch sein. Du vertust deine Zeit. Einen Moment. Du suchst eine Nadel in einem Heuhaufen. Hier haben wir gestanden, als ich meine Zigarette anzündete. Ja, schon, aber... Ich möchte wissen, warum sie immer so neblig sein muss. Als wir fuhren, schien es gar nicht so schlimm, oder? Ja, das macht der Kanal. Was war das? Was? Da hat sich was bewegt. Wo? Da. Ach, du Dumme, schau doch hin. Ja, das ist der Kanal, weiter nichts. Ja, das Wasser. Freilich, aber da schwimmt doch etwas. Schau doch. Na, bitte, bitte keine Leiche. Nein, nein, schau, das ist ein Kork, wie ein Angler haben. Schwimmer nennt man so etwas. Na und, ein Korkschwimmer. Aber wir suchen ein Feuerzeug, wenn ich dich daran erinnern dürfte. Ein Korkschwimmer ohne was? Angelschnur? Na, den wird jemand weggeworfen haben. Ja, oder er wurde als Zeichen angebracht. Wofür? Das weiß ich nicht. Hier, Pat, halt die Lampe. David, lass das sein. Ich glaube, ich kann rankommen. Moment. Du, wenn du hineinfällst, kannst du allein heimgehen, das sage ich dir. Ja, ja. David! Nun, was ist? Es ist bestimmt was am Ende von diesem Schwimmkorken. Ein Fisch vielleicht? Nein, wenn es ein Fisch wäre, würde er sich bewegen. Ja, hallo, ein Pat! Toter Fisch vielleicht. Schau! Was? David, ich bin da angeschnurrt. Lass es doch sein. Starken Tau nicht verbunden. Moment. Komm, hilf mir. Ich kann nicht. Moment, muss ich keine Hand halten. Es ist schwer, es kommt raus. Leg die Taschen über und ja, hilf mir. Vorsicht, so. Vorsicht. Ach. Ach, mein Gott, ist das schwer. Ein Koffer. Was? Ein Koffer Komisch. Ist das? Ein schwerer Koffer in den Kanal versenkt, ganz nahe von der Stelle, an der Wright umgebracht wurde. Wieso ist das komisch? Glaubst du, dass das in irgendeinem Zusammenhang steht? Warum nicht? Wir werden ja sehen. Hallo, Pat. Was ist denn? Schau, da ist ein Schlepper. Ja. Gerade uns gegenüber. Er bleibt stehen. Was kann das? Joe! Bist du's? Ich bin hier, Julius! Oh. Wozu brennt die Lampe? Du bist wohl verrückt, oder? Julius. Julius Greenberg. Joe! Gib Antwort, du bist doch! Komm schon, Julius! Stehen bleiben wir zwei! Warum antwortest du da nicht? Und warum lässt du deine Lampe brennen, als ob Festbeleuchtung im Blackpool wäre? Das ist nicht meine Lampe, Julius! Diese beiden da sind uns zuvor gekommen! Siehst du, die haben den Koffer erwischt! Wer ist das? Da seid ihr beide! Was tut ihr mit dem Koffer? Wir haben uns nur die Mühe erspart, ihn hochzuziehen, Julius! Komm mal ran mit deinem Kahn! Okay! Erkennen Sie mich wieder, Herr Conway? Wer ist das, David? Ja, ich kann mich an Sie erinnern. Sie sind der lästige kleine Mann, den ich im Zug niedergeschlagen habe, richtig? Richtig. Oh dafür haben Sie etwas gut von mir. Nein, ich bin nicht fürs Übereilen. Sie sehen, ich habe einen Revolver, Herr Conway. Und der ist direkt auf Ihre Freundin gerichtet. Oh. Was ist los? Was geht da vor sich? Wir sind gerade dabei, das rauszubekommen, Julius. Und zwar gerade eben. Ich habe nie etwas für einen Conway übrig gehabt, aber so dick wie jetzt in diesem Augenblick habe ich ihn noch nie gehabt. Jetzt schaut, dass ihr auf den Kahn da kommt, ihr beiden. Und zwar sofort, oder es knallt. Nur einen Augenblick. Conway, pass auf. Soweit es mich und Julius betrifft, bist du und deine halbe Portion für Mädchen da überflüssig. Uns kommt's nicht darauf an, euch niederzuschießen. Also keine Widerrede. Ich verstehe. In diesem Fall natürlich. Komm, Pat. Nimm gefälligst den Koffer hoch. Was? Du hast gehört, was Julius gesagt hat. Nimm den Koffer hoch. Aufs Boot. Ich glaube, da gibt's keine Widerrede, David. Ganz recht. Ich habe immer schon sehen wollen, wie so ein Boot aus der Nähe aussieht. Ich mache euch darauf aufmerksam, beim geringsten Anzeichen, dass ihr Dummheiten machen wollt, werde ich rabiat. Polenta ist nicht weit weg und wenn ihr nach Hilfe schreit, könnten sie zwar ganz schön schnell da sein, aber nicht schnell genug. Komm, Joe, wir haben nicht die ganze Nacht Zeit dafür, Junge. Unterhalten können wir uns später. Aber wie soll denn die Dame aufs Schiff kommen? Na, sie hält sich an der Reling fest und arbeitet sich hoch und du genauso. Und zwar sie voran. Los, Pat, los. Ja, und vergesst nicht, was ich über Dummheiten gesagt habe. In diesem Nebel hört man zwar nicht weit, aber ich möchte nichts riskieren. Geht's? Pat! Pat, pass auf! Bleib hinten, Conway! Aber wenn sie hinfällt! Na, dann wird sie nass. Wasser schadet niemand, oder? Hab's geschafft, David! Ich bin oben! So, jetzt halt den Koffer im Kopf. Los, vorwärts! Zeig, was du für Muskeln hast. Bitte sehr. Dieser Nummer bin ich noch frei. Ja, wirst von uns engagiert. Los, jetzt gib ihn Julius über. Ich möchte nicht, dass er geworfen wird. Gut, gib's mir. Los! Na, du meinst vielleicht gerade jetzt wäre die Gelegenheit, etwas recht Heldenhaftes zu tun, Conway. Aber das wäre ein Fehler. Wahrscheinlich ein verhängnisvoller Fehler. Ich hab's ja gar nicht gesagt. Ah, jetzt mit dir aufs Schiff. Los, Dali, Dali! Willst du meine Hand nehmen, David? Nein, es geht schon. Ah, ich habe nie gemeint, dass ein Schiff so hoch aus dem Wasser herauskommt. Muss ganz leer sein. So, da ist es. David, pass auf! Du Schuft, du hast ihn niedergeschlagen. Liebe Absicht. Dabei Arbeit, Günther. Warum habt ihr hier verdammt... Willst du es auch so haben? David, bist du... Halt's Maul, schau, dass du hinunterkommst und bleib da, bis wir für dich Zeit haben. Los, ab. Ich lass David nicht hier oben mit euch beiden du, allein. Du, was wir dir gesagt haben, oder? Wenn sie Geschichten macht, gib Conway Saurus. Das ist die einzige Sprache, die sie zu verstehen scheint. Wir wollen die beiden hinunterschaffen und einspähen, ehe der Chef kommt. Sonst wird er wütend. Du weißt, wer er ist. David, wie geht's dir, David? Ach, alles andere als gut. Wirklich ganz schlecht. Mein Armes. Pat, was ist eigentlich passiert? Greenberg hat dir einen Stoß gegeben, gerade als du aufs Schiff kamst. Was macht dein Kopf? Was meinst du? Weh tut er. Wie spät ist denn eigentlich? Ungefähr 8. Oh Gott, schon 8? Wie lang war ich denn von Sinnen? Dein ganzes Leben lang, Liebling. Aber besinnungslos warst du jetzt ungefähr 6 Minuten. So. Es scheint, wir sind in eine Art Frachtraum eingesperrt. Oder wie man das auf einem Schiff nennt. Gar keine Luken. Was denn? Sie kommen. Gut. Bleibt, wo ihr seid. Und jetzt hört mir und Joe gut zu. Wenn ihr vernünftig seid, passiert euch nichts. Wenn ihr was Dummes tut, kostet es euch das Leben. Nichts einfacher als das. Entweder haltet ihr euer Maul, oder wenn ihr unangenehm werden solltet, können wir es euch mit Leukoplast verkleben. Es ist viel unangenehmer, als es zunächst ausschaut. Nun? Also, wir werden still sein, wenn es euch recht ist. Es tut mir leid, dass ich Ihnen den Stoß geben musste, Herr Conway. Aber Sie werden verstehen. Joe hatte die Pistole und wir konnten nichts riskieren, bis er auf dem Schiff war. Ich hab's nicht gern getan, Herr Conway. Wirklich. So, ich wette, dass Joe das keinen Kummer gemacht hat. Fast das Herz hat es mir gebrochen. So, und jetzt wollen wir einen kleinen Plausch halten. Wir vier. Eine Partie Bridge wäre schön, nicht? Haben Sie Karten? Hören Sie zu. Was wir wirklich wissen möchten ist, was Sie am Kanalufer zu suchen haben. Und zwar gerade jetzt in diesem Augenblick. Verstehen Sie? Es hat uns recht merkwürdig berührt, dass ihr da wart. Da ist gar nichts Merkwürdiges dran. Diese junge Dame und ich, wir sind auf einem Spaziergang gewesen. Da sind wir etwas am Kanal entlang geschlendert. So. Das war von jeher ein Lieblingsplatz für junge Pärchen. Ja, wir sind eben gern allein. Eben. Wir haben nicht viel Zeit, Conway. Jede vernünftig oder du hast die Konsequenzen zu tragen. Also schön, David hat hier vergangene Nacht sein Feuerzeug verloren. Wir haben es gesucht. Ja, das dürfte wahr sein, Julius. Ist es das? Das ist es. Sie haben es also gefunden, vielen Dank. Wofür? Ich nehme an, Sie wollen es mir zurückgeben. Du bist wohl verrückt, es ist aus Gold. Also du hast nach deinem Feuerzeug gesucht. Und wie kommt es, dass du es verloren hast? In der Nacht, als ihr Wrights Leiche im Lagerhaus gefunden habt? Ist es da passiert? Ja, da ist es passiert. Und wie seid ihr dazu gekommen, diesen Koffer aus dem Wasser herauszuziehen, hä? Was habt ihr davon gewusst? Das war reiner Zufall. David hat den Schwimmer gesehen. Das war reiner Zufall. David hat den Schwimmer gesehen. Ja. Naja, das klingt mir aber fadenscheinig. David hat ihn gesehen und die Polizei nicht. Hä? Vielleicht hat David gewusst, wo er hinschauen musste und wonach. Hä? Aber wer hat es dir gesagt, David? Hä? Also diese Unterhaltung wird mir langsam zu dumm. Ja, mir auch. Pat hat euch gerade gesagt, was war. Meine Taschenlampe hat zufällig auf den Schwimmer geleuchtet. Und es kam mir sonderbar vor, dass ein Korkschwimmer so allein herumschwimmt. Du lügst! Er hat dir nicht gegeben! Psst! Halt, Julius. Ich habe was gehört. Da kommt jemand am Ufer entlang. Man nennt dich nicht umsonst den Joe mit den großen Ohren. Das ist was wert. Das wird wohl er sein. Hm. Ihr beiden, ihr wisst, was passiert, wenn ihr einen Mucks erwacht. Bleibt, wo ihr seid und haltet das Maul. Komm, Julius. Was nun, David? Ja, was nun? Wir werden uns so verhalten, wie man uns gesagt hat. Psst, leise. Denke ich. Ja. Ich möchte es nicht darauf ankommen lassen, dass unser Freund Joe jeden von uns eine Kugel hineinjagt. Oh Gott. Wenn er eine Neigung dazu verspürt. Denk daran, was der Inspektor gesagt hat. Wer einen Mord begeht, kann ebenso gut 51 begehen. Man kann ihn ja doch nur einmal hängen. Das habe ich so gern an dir, dass du ein solcher Optimist bist. Nein, ernsthaft, David, ich glaube, es steht schlecht um uns. Ja, ich glaube auch. Psst. Das wird der Boss sein. Ja. Geh an die Tür und rauche. Wir wollen immerhin jede Möglichkeit beim Schopf packen. Komm. Leise. Wir wollen lieber gleich von Conway und der Puppe erzählen. Hm. Mit denen haben wir nicht gerechnet. Die fallen uns lästig, sind eine zusätzliche Schwierigkeit. Und über das Stadium sind wir hinaus, wo wir auf lästiges Rücksicht nehmen. Wenn sie uns im Weg sind, dann führen wir sie eben aus dem Weg rein. Ah, da kommt er. Hallo Doktor, neue Schererei. Conway und dieses Mädchen, wir haben sie eingesperrt. Ja, wir haben sie erwischt, wie sie mit einer Taschenlampe herumschnüffelten als... Doktor, was wird hier gespielt? Sind Sie verrückt geworden? Wozu das? Hören Sie, Doktor! Oh Gott, David, er hat sie erschossen. Psst, alle beide. Sei still, Pat. Ist jemand drin? Psst. Die beiden kleinen Freunde von Dr. Retsch, oder? Weißt du? Ich glaube, ihr beide seid schon zu lange lästig gefahren. Ha? Habt ihr nichts zu sagen? Wer ist das? Dann sage ich es euch. Es geht dahin mit euch beiden. Ja? Ja, es geht dahin. Was macht er? Bück dich, Pat. Bück dich. Ja. Nur für den Fall, dass er durch die Tür schießt. Der ist verrückt, David. Ja. Der ist verrückt, wahnsinnig. Was tut er jetzt? Er ist weg. Er ist gerade ans Ufer gesprungen. Ich habe ihn gehört. Sei dir dessen nicht allzu sicher. Gibt es denn keine Möglichkeit, hier rauszukommen? Leider nur durch die Türe und die ist gut und fest verschlossen. Wieso allzu fest? Sieht die aber nicht aus. Nein, und was noch wichtiger ist, sie geht nach außen auf. Ja. Hör zu, Pat. Ja. Mach es wie ich. Ja? Drück dich mit dem Rücken gegen die Bootswand und stemm deine Füße gegen die Türe. Ja. Hier, unter die Klinke. Ja. Ich mache es ebenso. Und wenn ich Hopp sage, geht es los, ja? Ja. Fertig? Ja. Halt. Ja. So. Jetzt. Fertig. Halt, halt, einen Moment. Es geht etwas abwärts. Nur allzu wahr. Umso mehr Grund zur Eile. Warum denn? Weil das Boot plötzlich Schlagseite hat. Du meinst, wir gehen unter? Das dürfte der richtige Ausdruck sein. Jetzt. Eins, zwei, drei, hopp. Oh Mann. Die Tür gibt es noch etwas nach. Nochmal. Eins, zwei, drei, hopp. Nochmal. Eins, zwei, drei, hopp. Gut, so. Gemacht, David, gemacht. Es geht, Pat. Ja. Es geht. Ja. Gott sei Dank. Die beiden Herren hier drinnen werden uns nicht mehr belästigen. Die werden niemanden mehr belästigen. Hast du nicht wirklich? Arme Teufel. Du, vor 5 Minuten haben wir doch noch mit denen gesprochen. Vorsicht, das Wasser wird tiefer. Ja. Unser mörderischer Bekannter mit der Flüsterstimme muss uns ein nasses Grab zugedacht haben. Ja. Komm, Pat. Schnell. Keine Zeit verlieren. Ja, aber wenn man mit diesen beiden hier... Lass sie. Man kann nicht mehr ersaufen, wenn man schon tot ist, oder? Ja. Komm, schnell die Treppe hinauf. Hoffen wir, dass ein Polizist in der Nähe ist. An dieser Stelle sind wir aus dem Wagen gestiegen, David. Ja. Genau hier. Ach, da steht der Wagen. Ach ja, da. Sieht alles so fremd schnell aus in diesem Nebel. Man kennt sich gar nicht mehr aus. Komm, so rasch wie möglich zu Inspektor James. Schnell. Halt! Ah! Einen Augenblick. Haben Sie mich erschreckt, Herr Wachtmeister? Ach, genau der, den wir gebraucht haben. Das kann ich mir denken. Da sind Sie, Fred. Gerade zur rechten Zeit. Hören Sie, Herr Kommissar, wir brauchen dringend Ihre Hilfe. Wir haben... Wissen Sie, dass Ihr Wagen kein Schlusslicht hat? Wieso? Der hat eins, nicht? Er mag eins haben, aber es brennt nicht. Das habe ich nicht bemerkt. Aber das ist strafbar. Ach, sag Ihnen Bescheid. Hören Sie zu, Inspektor. Hinter diesem Lagerhaus am Kanal sinkt eben ein Schiff. Und auf diesem Schiff sind 2 Leichen. Ja. 2 Männer sind ermordet worden. Erschossen. Und du bist ein Sherlock Holmes, hä? Ach, du mein Gott. Erzähl mir keine Räubergeschichten. Komm, Pat, wir haben keine Zeit, mit Schwätzen zu verlieren. Da wird nichts raus. Mein lieber Mann, man hat hier einen Mord begangen. Und Sie wissen sich nichts Besseres zu tun, als Leute zu beanstanden, weil Sie kein Schlusslicht haben. Ich heiße David Conway und gebe euch den Rat, bringen Sie mich sofort zu Kriminalinspektor James. Oder der Teufel ist los. Ich kann euch nur das eine sagen. Wenn ihr beide auf dem Grund des Kanals umgekommen wärt, wärt ihr einzig und allein selbst schuld daran gewesen. Ja, aber ich habe euch gesagt, ihr sollt euch aus der Sache raushalten. Wir sind ja nur hingegangen, um nach einem Feuerzeug zu suchen. Dabei fällt mir ein, wenn Sie Joe durchsuchen, werden Sie das Feuerzeug in seiner Tasche finden. Eben. Es ist ein goldenes Feuerzeug mit meinem Monogramm, DMC, darauf. In Ordnung, David. Ach, ich weiß, in solchen Momenten komme ich euch wie vor den Kopf geschlagen vor, aber aus diesem Fall ist jetzt ein ganz schöner Skandal geworden. Ja. Jedes Mal, wenn ihr reinstolpert, wird's noch schlimmer. Was können wir dafür? Es war offensichtlich Konrad Meister, der aus einem unerfindlichen Grund in Wut kam und Greenberg und Joe niederschoss. Mhm. Aber warum hat er seine Sache nicht fertig gemacht, indem er euch beide auch erschoss? Das ist ja unklar. Er wusste doch, dass ihr da wart. Ja, der hat wahrscheinlich gedacht, wir würden ersaufen, nicht? Und der Endeffekt war ja für ihn der gleiche, also wollte wahrscheinlich Patronen sparen. Ich dachte, Sie hätten einen Ihrer Leute am Lagerhaus. Aufpassen. Wozu denn? Da gab's doch nichts aufzupassen. Die Druckereieinrichtung Wrights Leiche haben wir fortgeschafft. Ja, der Raum war mit Ausnahme von ein paar Möbelstücken leer. Was soll man da bewachen? Wir konnten doch nicht ahnen, dass da ein Koffer auf dem Grund des Kanals lag, mit einem Schwimmkorken an der Wasseroberfläche. Sag, würdet ihr die Stimme von Meister wiedererkennen, wenn ihr sie hört? Ja, aber ich bin nicht besonders scharf darauf, sie wiederzuhören. Danke. Er hat ganz schön aufgeräumt, findet ihr nicht auch? Ist eigentlich jemand noch mal zu Greenberg gegangen? Ich meine, in sein Geldverleihinstitut? Nein. Sie haben doch wenigstens dort einen Posten aufgestellt, hoffe ich. Sie tun gerade, als ob Sie mich mein Handwerk lehren müssen, David. Entschuldigen Sie bitte, aber ist doch seltsam, dass weder Meister noch Greenberg zurückkommen, um zu sehen, was mit Carol ist. Finden Sie nicht auch? Nein. In so einer Nachbarschaft wie hier kommt die Tatsache, dass ein Gebäude von der Polizei durchsucht wurde, rum wie Feuer. Meister und Greenberg haben das wohl sofort erfahren, glauben Sie nicht auch? Was war denn jetzt eigentlich in dem Safe bei Greenberg? Zwei tote Fliegen, das war alles. Den Mann müsste man beim Tierschutzverein anzeigen. Das hilft uns vermutlich nicht viel. Indessen, es ist nicht verwunderlich, dass das Safe leer war. Ich nehme an, Greenberg trägt sein Geld zum Wochenende auf die Bank. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich muss zum Boot schauen und kontrollieren, was los ist. Sie sollen Ihr Feuerzeug zurückhaben. Inspektor, brauchen Sie uns nicht? Wie Sie sagen. Ich werde mit Ihnen Verbindung aufnehmen, falls ich Sie zu einer Aussage brauchen sollte. Danke Ihnen beiden für das, was Sie getan haben, aber hören Sie meinen Rat und unternehmen Sie nichts mehr. Zweimal sind Sie gut durchgekommen, versuchen Sie die Vorsehung nicht ein drittes Mal. Wie ich Ihnen gesagt habe, Meister ist jetzt ein gefährlicher Mann. Er ist ein Mörder und geistig nicht normal. Ach, ich weiß, was Sie tun können. Ja, wenn Sie ja was? Sie stehen doch gut mit Wetsch und seiner Tochter. Mhm. Moment, ich stehe ganz gut mit Wetsch. Und bei der Tochter, da ist David zuständig. Gehen Sie doch auf Ihrem Heimweg hin und sagen Sie ihm, was Neues passiert ist und versuchen Sie ihm beizubringen, was es heißt, Polizeischutz zu genießen. Ja, wieso ist er denn immer noch dagegen? Ja, er fürchtet sein Sanatorium, könnte das Renommee verlieren. Sagen Sie ihm, wir geben ihm Geheimpolizisten, wenn er das will. Aber man kann ja so einem Arzt nicht Polizeischutz aufzwingen, wenn er nicht will. Sehen Sie zu, ob Sie ihn dazu bringen können, damit er es einsieht. Okay. Machen Sie ihm klar, dass Meister sicher in Bälde wieder Nachschub von diesem Mittel haben will. Ja, ich werde wahrscheinlich morgen bei Ihnen vorbeischauen und Sie dann wissen lassen, wie es steht. Vergessen Sie nicht mein Feuerzeug. Nein. Und vergessen Sie nicht gut abzuschließen, wenn Sie schlafen gehen. Du, hast du das Schlusslicht gerichtet? Ja, alles in Ordnung. Nun sei nicht gleich so gereizt. Entschuldige, Pat. Bitte. Weißt du, ich frage mich, ob wir nicht dem Inspektor noch eine Sache hätten sagen sollen. Ja, was? Ist das dir nicht aufgefallen, als wir zuhörten, wie die beiden armen Kerle niedergeknallt wurden? Komm, erinnere mich nicht dran. Sie redeten den Dritten mit Doktor an. Ja, das wird wohl ein Spitzname gewesen sein, nehme ich an. Das möchte ich gerne wissen. Natürlich wird's so sein. Du, ich habe Bücher gelesen, wo alle diese Banditen Spitznamen haben. So wie Metzger oder Doktor oder Linker und oh ja, lauter solche Namen. Hier handelt es sich nicht mal um Buch, Liebling. Ja, mir kommt es aber immer mehr so vor. Es könnte aber auch sein, dass sie ihn mit Doktor angeredet haben, weil er eben Doktor ist. Ja, aber Meister ist doch kein Doktor, er ist Künstler. So hat es uns jedenfalls Dr. Wetsch gesagt. Oh, David, du denkst doch nicht etwa... Dr. Wetsch? Nein, das kann nicht sein. Wir haben ihn sprechen hören. Das war doch nicht seine Stimme. Die Stimme sagt gar nichts. Er hat ja nur geflüstert. Ach, Dr. Wetsch. Komm wieder zu dir, Liebling. Rede vernünftig. Und wenn es Meister war, warum hat er uns nicht erschossen, wie er die beiden anderen erschossen hat? Warum hat er durch die Türe mit uns gesprochen? Vielleicht wollte er es nicht drauf ankommen lassen, dass wir sein Gesicht sehen. Wenn er uns totgeschossen hätte, wäre es doch gleich gewesen, ob wir sein Gesicht gesehen hätten oder nicht. Hm? Du bist auf dem Holzweg, mein lieber David. Ja, wir wollen es hoffen. Ich weiß nicht, was mich veranlasst hat, an Dr. Wetsch zu denken. Oh ja, da war doch etwas. Sie sagten, wir haben Conway und das Mädchen erwischt. Erinnerst du dich? Ja, natürlich. Und? Na, das heißt doch, dass der Betreffende über dich und mich ganz genau im Bilde war. Und das kann nicht Meister gewesen sein, weil er weiß nichts von uns. Ja, aber wenn Joe ihm zum Beispiel erzählt hätte... Und warum wollte Dr. Wetsch keinen Polizeischutz, wenn er und seine Tochter angeblich in ernster Gefahr sind? Wegen der Wirkung auf seine Praxis. Mhm. David. Ja? Als dir Greenberg eins über den Kopf gegeben hat, war das sehr stark... Stark genug. Du meinst, ich bin ein bisschen bekloppt, was? Ja, du hör mal, schließlich waren es doch Carol und Dr. Wetsch, die Polizei in die Sache hineingezogen haben, nicht wahr? Wenn Sie nun mit den Geldfälschern unter einer Decke steckten, würden Sie doch kaum eine solche Dummheit begehen, oder? Ja, sicher, sicher, aber ich möchte nur wissen, was Wetsch an diesem Abend getan hat. Nur so, aus Interesse. Ja, du kannst ihn ja jetzt gleich fragen. Aber bitte, Liebling, mach das diskret, ja? Ja, vergiss nicht, Dr. Wetsch ist Nervenarzt. Wäre mir sehr unangenehm, wenn er dich beruflich begutachten müsste. Ach, was du so in den letzten 5 Minuten zusammengefaselt hast. Da, pass auf, bieg links ab. Ja, ja. Hier. Hallo. Guten wie Abend. Euch bei Hallo, Carol, wie geht's? Vater und ich haben vor 5 Minuten von Ihnen gesprochen. Ach, oh, hoffentlich nichts Unangenehmes. Nein, im Gegenteil. Aber kommen Sie herein. Danke sehr. Schön. Danke. David und Miss Manners Vater. Guten Abend, Doktor. Guten Abend, Dr. West. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ja, kommen Sie doch herein. Wie geht's Ihnen? Danke sehr. Ach, so gut, wie man es erwarten kann. Wissen Sie, David ist nicht gerade strahlendster Laune. So. Wir trafen nämlich Mr. Greenberg und den Kerl, der Sie im Zug belästigt hat. Was? Carol. Doch nicht den widerlichen kleinen Halunken mit dem Messer? Ja, genau, ja. Den. Verstehe ich nicht. Was ist denn passiert? Tja. Was haben die mit Ihnen gemacht? Wie sind Sie denn zu denen gekommen? Das ist ein ganzer Roman. Carol, ja. Richte doch was zum Trinken. Danke. Ja? Das ist nett. Kommen Sie rein, machen Sie sich bequem. Danke sehr. Ja, so eine Überraschung. Ihr habt Vater gerade recht erwischt. Er ist erst vor 5 Minuten zurückgekommen. Er war auf dem Bummel. Ach, auf dem Bummel? Wirklich, jetzt? Hören Sie nicht auf Carol. Ja, montags habe ich Ausgang. Zufällig auch Konrad Meister hat es den Anschein. Meister? Warum? Ja, wie kommen Sie auf Meister? Wir wurden von Greenberg und diesem kleinen... Messerfreund Carols eingesperrt. Eingesperrt? Wie ich? Denken Sie. Entführt soll das heißen. Genau. Ach. Ja, aber wie konnten Sie entkommen? Ja. Nun, Konrad Meister erschien auf der Bildfläche, räumte Greenberg und seinen Komplizen Joe weg und hatte kein Glück dabei, uns ebenfalls wegzuräumen. So sind wir da. Machen Sie keine Witze. Tja. Haben Sie Meister gesehen? Nein, gesehen haben wir Meister nicht. Wir waren nämlich auf einem Schleppkahn eingeschlossen. Auf einem Schleppkahn? Ja, ja. Ja, aber wie wissen Sie dann, dass es Meister war? Hat man ihn mit seinem Namen angeredet? Nein, die Sache war so. Wir haben ihn nur ganz verzerrt. Wir sind der Meinung, es muss Meister gewesen sein. Ja. Aha. Aber natürlich, ja. Eine merkwürdige Sache. Ja, nur erzählen Sie mal in aller Ruhe die ganze Geschichte. Vor allem, wie es kam... Und ich glaube, das wäre ungefähr alles. Man sieht, wir sind am Leben. Oder vielleicht nicht. Ja, und lebendig genug, die Geschichte zu erzählen. Gerade noch. Aber bei all den unglaublichen Geschichten waren Sie nicht ganz außer sich vor Entsetzen? Tja, offen gestanden. Ja, und alles das, weil ich mein Feuerzeug verloren habe. Bei der Gelegenheit darf ich Sie um ein Streichholz bitten. Natürlich, hier. Danke sehr. Ja, also ich hoffe, Sie bekommen Ihr Feuerzeug zurück. Es war furchtbar nett, von Ihnen herzukommen und uns all das wissen zu lassen. Wirklich sehr gütig. Nun, das war nicht der Hauptgrund unseres Besuches. Nein, Inspektor James hat uns nämlich gebeten, mit Ihnen zu sprechen. Inspektor James? Ja, er bat uns noch einmal auf Sie einzuwirken, wie ratsam Polizeischutz für Sie wäre. Eben. Was, Polizeischutz wegen Meister? Nein. Vater, du musst zugeben, der Mann ist gefährlich. Eben. Ja, für alle anderen auf der Welt, aber doch nicht für mich. So? Nein. Sie müssen verstehen, ich wäre doch der Allerletzte, den Meister umbringen möchte. Ach, Sie meinen wegen des Mittels, Doktor? Natürlich. Ja. Nein, ich glaube nicht, dass ich mir Sorgen machen muss, aber vom Meister umgebracht zu werden. Aber er könnte doch hierher kommen. Eben. In diesem Fall würde die Polizei ihn dann auflauern. Wenn es die Polizei glücklich machen kann. Lass es machen, Vater. Nein, ich will keinen Polizeischutz, außer es geht wirklich ums Leben. Schließlich ist ein Arzt in allererster Linie denen verpflichtet, die er zu heilen versucht. Ja, aber Doktor, umso mehr Grund für die Polizei, Sie am Leben zu erhalten. Um dieser Patienten willen. Naja, also ich will es mir noch einmal überlegen. Ja, bitte. Aber ich muss schon sagen, dass... Was meinte der Inspektor zu dieser Geschichte heute Nacht? Ja, der ist jetzt unten am Boot. Ah ja. Wie denkt der denn über die Schuld Meisters? Er neigt übereinstimmend mit uns zur Annahme, dass Meister wahnsinnig sein muss. Mhm. Schrecklich für mich. Aber da gibt's ja doch wohl keinen Zweifel mehr. Seltsam. Mr. Conway, ich glaube, ich beneide Sie. Sie wollen doch nicht sagen, Sie hätten lieber all das durchgemacht heute Nacht als wir. Lieber als ausgehen auf dem Bummel? Es tut mir leid, Herr Doktor, aber Sie sehen wirklich viel zu gesetzt und würdig aus, um bummeln zu gehen. Sie würden staunen, das ist ein sehr bescheidener Bummel, so. Wenn man das überhaupt so nennen kann. Ein bisschen Varieté, das ist alles. Ach, Varieté waren Sie, aber ja. Die Vorstellung ist ja noch nicht aus. Nein, ich gehe immer früher heim. Ach so. Sitze immer auf demselben Platz, trinke immer eine Kleinigkeit vorher, eine Kleinigkeit nachher. Und dann mache ich mich wieder langsam auf den Heimweg. Es ist sowas wie eine ständige Einrichtung, jeden Montagabend im Varieté. Ja. Ich glaube, wenn er nicht da wäre, ginge der Vorhang nicht hoch. Das wohl kaum lief. Aber ich finde, dass eine derartige Unterhaltung mich richtig ablenkt, entspannt. Das ist eine Erholung für mich, wissen Sie. Ist das ein gutes Programm? Wer ist denn in dieser Woche die Attraktion? Brenda Gray. Brenda Gray, die Sängerin. Ja, wie? Aber die ist... Ist sie nicht wunderbar? Ja. Pat und ich bewundern sie enorm. Ist sie noch so strahlend wie bisher? Ja, so glänzend in Form. Was? Es wäre an der Zeit, dass sie ihr Repertoire wechselt, finden Sie nicht? Nö. Ich habe nichts dagegen, die alten Nummern zu hören. Ja, hat sie heute Abend wieder das Kellnerinnen-Chanson gebracht? Wissen Sie das, wo Sie Betty Davis und Catherine Hepburn... Ja, natürlich hat sie das gemacht. Aber kommen Sie, trinken Sie aus, noch ein Whisky. Sie danke, sehr langsam. Feine Marke, Doktor. Ich möchte wetten, dass Sie solchen Whisky nicht bekommen in der Bar des Varietés. Und da gehe ich nie hinein. Ich gehe immer in das kleine Lokal neben dem Theater. Wissen Sie, die Sonne. Die Sonne? Ja. Ah, ich kenne es. Aber es ist mir immer wie ein Bumslokal vorgekommen. Ja, es ist kein feudales Lokal. Aber der Whisky dort, der ist ausgezeichnet. Das muss ich mir merken, wenn ich nächstens ins Varieté gehe. Und jetzt dürfen wir uns verabschieden. Oh, schade. Noch nicht. Sie sind ja gerade erst gekommen. Ja, aber wir hatten doch einen sehr anstrengenden Abend. Wissen Sie, ich habe ziemlich nasse Füße bekommen. Ich glaube, es ist wirklich besser, wir gehen jetzt. Noch ein Whisky auf den Weg? Nein, vielen Dank. Aber was soll ich dem Inspektor sagen? Nein, lassen Sie nur. Ich werde selbst mit ihm sprechen. Ich werde ihn aufsuchen. Bemühen Sie sich nicht weiter. Nochmals vielen Dank für alle Mühe. Bitte sehr. Auf Wiedersehen. Aber um Himmels Willen, seien Sie vorsichtig und setzen Sie sich keiner Gefahr mehr. Selbstverständlich. Auf Wiedersehen. Aber das ist ja unglaublich, David. Das ist vollkommen absurd. Abwarten. Psst. Ja, aber... Varieté, Sie wünschen? Sagen Sie mir, tritt Miss Gwenda Gray heute Abend auf oder ist sie noch indisponiert? Bedauere, Miss Gray ist indisponiert, mein Herr. An ihrer Stelle tritt Miss Celia Sturgis auf. Aha. Ist Gwenda Gray gestern Abend überhaupt nicht aufgetreten? Nein, mein Herr. Sie ist am Nachmittag in ihrem Hotel krank geworden und konnte am Abend leider nicht auftreten. Bedauere. Danke sehr. Gute Nacht. Gute Nacht, mein Herr. Und? Nicht Gwenda Gray. Es geht ihr gar nicht gut. Sie ist überhaupt nicht aufgetreten. Und doch schwärmte Wetsch von ihr. Ja. Er sagte sogar, dass sie die Kellnerin-Nummer gesungen hat. Es gibt doch niemand, der diesen Song bringt, außer Gwenda. Das ist ihr Song. Celia Sturgis bringt den nicht. Also was in aller Welt soll das bedeuten? Ich finde keinen Vers. Ja, ich auch nicht. Außer selbst auf die Gefahr hin, dass es Streit gibt. Wetch war der Mann auf dem Schiff. Was, der Mann, von dem wir dachten, es sei Meister? Mhm, ja, angenommen, er hat Greenberg und Joe umgebracht. Ja, aber... Bitte frag mich nicht, warum. Ich weiß es nicht. Gut, er braucht ein Alibi. Also sagt er, er ist im ersten Teil der Vorstellung im Varieté. Aha. Damit wäre er für seine Unternehmung gedeckt. Genau zu der Zeit, als die Morde auf dem Schiff begangen wurden. Naja, das wäre ein tadelloses Alibi, wenn wir nicht zufällig im Autoradio gehört hätten, dass Gwenda Gray gar nicht auftrat. Ja. Wir haben also von zwei Seiten den Beweis und sie ist wirklich nicht aufgetreten. Tatsächlich. Pat, morgen früh werden wir zum Varieté hinuntergehen und einige Erkundigungen einziehen. Wenn Wetsch dort so gut bekannt ist, wie er sagt, dann wird sich sicher irgendjemand daran erinnern, ihn gesehen zu haben. Wenn nicht... bedeutet das, dass er uns anlügt. Ja, aber warum sollte Dr. Wetsch irgendjemand anlügen? Er war doch derjenige, der den Fall an die Polizei herangetragen hat. Das ist alles verrückt. Du, ich wette jede Summe mit dir, David. Der alte Doktor hat Gwenda Grey mit Celia Sturgis verwechselt. Doch, der kennt den Unterschied nicht. Daran liegt es sicher. Das ist die leichteste Erklärung von der Welt. Du machst eben immer nur alles so kompliziert, Liebling. Mir soll's recht sein. In diesem Fall würde ich gerne Abbitte leisten. Aber wir wollen warten und sehen, was der Morgen bringt. Nicht wahr? Ja, ist gut. Und jetzt bin ich hungrig. Das wird Roden sein, Carol. Lass ihn rein, ja? Ja. Er ist spät dran, findest du nicht auch? Ja, sehr spät. Hallo, Roden. Hallo. Ach, eine Sauernacht. Das kann wohl sagen, Miss Carol. Bei dem Nebel geht es ziemlich langsam in dem Verkehr. Mhm. Ich habe festgestellt, dass man zu Fuß rascher aus der Stadt käme. Hat lang genug gedauert, Roden. Wir wurden schon unruhig. Wo in aller Welt sind Sie denn gewesen? Ich habe noch ein Gläschen Whisky in der Sonne getrunken und dann bin ich heimgegangen. Wie viele Gläschen haben sich seitdem einverleibt? Zwei. Es ist so neblig geworden. Ein Mann braucht was zum Einheizen in so einer Nacht. Was ist mit dem Programm? Etwas Besonderes? Nein, die übliche Geschichte. Doch, Gwenda Grey konnte nicht auftreten. Was? Was sagst du? Gwenda Grey war krank. Celia Sturgis ist für sie eingesprungen und aus der mache ich mir nicht viel. Idiot. Lass das. Als Maulkerl. Na, was ist los? Was ist los? Conway und das Mädchen waren da. Ich habe ihnen erzählt, dass Gwenda Grey großartig war. Und du erzählst, sie ist nicht aufgetreten. Was werden die denken? Nichts, überhaupt nichts. Aha, sie werden sich erinnern. Ich habe gleich gesagt, dass es verrückt ist, Conway in die Affäre hineinzuziehen. Halt's Maul. Oder die Polizei. Ja. Wo ist der Whisky? Ich hatte meine guten Gründe für beides. Sie haben mir eine schöne Bescherung beisammen. Gerade als alles so gut lief. Ach, Unsinn. Warum sollten die sich Unbequemlichkeit machen und nach Gwenda Grey forschen? Ja, eigentlich hast du recht, warum. Aber ich will mich nicht darauf verlassen. Von jetzt an beobachten wir alles genau, was David Conway und seine Sekretärin tun. Nur für den Fall, dass sie nachkontrollieren. Ist das auch nötig? Glaubst du, dass sie dich in Verdacht haben? Niemals. Ich hoffe nicht, aber man muss es in Betracht ziehen, liebe Carol. Ja. Man wird ja sehen. Jetzt für mich ein Whisky, Roden. Es war ein gewaltiger. Ich habe das Gefühl, ich brauche ihn. Stell dir vor, Conway hätte weiter über Gwenda Grey gesprochen. Wen rufst du an? Das Varieté. Warum? Nur als Vorsichtsmaßnahme. Ich möchte herausbekommen, ob jemand in der letzten halben Stunde angerufen hat, ob Gwenda Grey heute Abend aufgetreten ist. Sie hörten Gefährliches Geld von Edward J. Mason. Teil 2, Die Attraktion. Aus dem Englischen von Dominika von Meidel. Es sprachen David Conway, Ernst Stankowski, Pat Manners, Bruni Löbel, Dr. Wetsch, Friedrich Domin, Carol Wetsch, Kerstin de Anna, Roden, Erwin Faber, Inspektor James, Siegfried Lowitz und viele andere. Komposition Walter Popper, Regie Walter Netsch. Produktion Bayerischer Rundfunk 1961.